Was bedeutet das Wort ich glaube, dass ihr am Anfang des Glaubensbekenntnisses sprecht? Sogar das bedeutet etwas, auch wenn man nie drüber nachdenkt oder selten, so was ja notwendig ist. Am Anfang steht immer das Wichtigste. Das Wort ich glaube bedeutet, ich halte alles unbedingt für wahr, was in diesen 12 Artikeln enthalten ist. Und ich glaube diese Wahrheit fester, als wenn ich sie mit eigenen Augen sehe, weil sie Gott, der weder sich noch andere täuschen kann, der heiligen katholischen Kirche geoffenbart hat und durch sie auch uns lehrt. Sehr, sehr schön gesagt. Ja. Die Glaube, eine Tugend, die für wahr hält, und zwar so fest, wie es überhaupt nur geht, völlig unverbrüchlich, ohne jegliches Wenn und Aber, ohne Umschweife, fester, als wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hätte, was sehr wichtig ist in dem Sinne des Glauben, muss man ja darüber Rechenschaft geben. Ja, als Kind, wenn man in die Schule geht, gut, dass man einen Lehrer hat, das sieht man auch, da braucht man nicht glauben, dass das der Lehrer ist. Aber alles, was er lehrt, dass Amerika existiert, ich war mal dort, hab's gesehen, Amerika habe ich nicht gesehen, aber kann man allen Grund nicht daran zu zweifeln, dass es wirklich existiert. Andere glauben es nicht, dass die meinen, dass die Erde flach ist und was weiß ich. Gut, ist ein bisschen schwierig festzustellen. Kann nicht jeder ins Weltall hinausfliegen oder eine lange Leiter holen, damit er von oben sieht, ob es wirklich rund ist oder nicht. Was weiß ich. Ist eh wurscht. Ich meine, geht es ja um nichts im Letzten. Also die Erde flach sein, wenn es flach ist. Ist mir auch wurscht. Jetzt sehe ich nicht viel ändern an meinem Leben. Aber hier diese Wahrheiten, weil sie Gott, der sich nicht irren, sich nicht täuschen und auch andere nicht in Irrtum führen kann oder täuschen kann, wie es das erste Vatikanum insbesondere dann dogmatisch auch niedergeschrieben hat, weil sie von Gott kommen und Gott sich nicht täuschen kann, der liebe Gott ist nicht der große Unbekannte, der große Dummkopf, für den viele Leute ihn heute halten. Ja, der im letzten Jahr da wieder nichts weiß, weil wieso gibt es dann das Böse, wenn es Gott gibt und er unendlich gut ist und wenn der liebe Gott alles weiß und dann ist dies und jenes, was weiß ich, was die Leute alles, worüber sich die Leute alle im Kopf zerbrechen. Ja. Much ado about nothing, wird der Shakespeare sagen, viel Lärm um nichts, weil ja im Grunde das Wesen Gottes, wenn es ihn gibt, und das ist wohl nicht zu bezweifeln, ja auch mit einschließt, dass er der unendlich Vollkommene ist. Ja. Und deswegen sich nicht täuschen, auch uns nicht in Irrtum führen kann. Ja. Sehr wichtig, sich darüber ein bisschen den Kopf einmal zu zerbrechen. Ja. Weil es eben dann heißt, egal ob ich es verstehe oder nicht verstehe, was in dem einen oder anderen Punkt der katholischen Lehre genau gesagt ist, ausgedrückt ist, oder wenn ich was anderes höre und lese da und dort. Jedenfalls, das, was der liebe Gott geoffenbart hat, ist sicher wahr. Sonst wieder mal die unmittelbare Konsequenz, sonst wird man in die holle Hölle kommen, wenn sogar der liebe Gott hätte belügen können oder in die Irre führen könnte. Das gilt dann eben auch vergleichsweise für die heilige katholische Kirche, also nicht für den Franzl in Rom, für den Bergoglio, aber für das, was die heilige katholische Kirche als geoffenbart uns lehrt, ja, was eben der Rest hier von dieser Antwort sagt. Ja. Das Wort ich glaube bedeutet, ich halte alles unbedingt für wahr, was in diesen 12 Artikeln enthalten ist. Ja. Dieser Glaube, dieser Glaubensakt, diese Glaubenstugend hat eben als hauptsächliches Kennzeichen diese Festigkeit. Ja. Gibt es nichts dran zu deuten, weil es vom lieben Gott kommt. Dass es vom lieben Gott kommt, das weiß ich dadurch, dass die Kirche es mir verbürgt. Wieder sind wir wieder bei der vorigen Frage, bei Nummer 10 oder was war? 8, dass eben Christus seiner Kirche ein unfehlbares Lehramt gegeben hat. Das Das muss man halt im Hinterkopf behalten. Und daran kranken ja heute die meisten Katholiken, auch die meisten Konservativen und Traditionalisten, weil sie das überhaupt nicht kapieren wollen irgendwie. Diese ganzen falschen, modernen Irrtümer, liberalen Ideen irgendwo doch im Hinterkopf haben. Ja, mit der Lehre der Kirche nicht alles stimmt und nicht immer alles gestimmt hat. Ach. Ja, leider Gottes, so ist es halt. Das muss man sich ausreden, aus dem Kopf hinaus schlagen, aus dem Kopf schlagen und dann schauen, dass es auch nicht mehr hineinkommt. Ja. So.